Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency. Auch diesmal gibt es natürlich Musik aus dem Netz für euch und es wird ziemlich launchig mit souligen Beats vom ungarischen Netlabel Buda Beats. Hip-Hop vom Dusted Wax Kingdom und Dubstep von Black Lantern Music gibt's auch. Und außerdem spiele ich noch einige Dub- und Laptop-Reggae-Stücke, die stammen vom Leipziger Netlabel Jatari. Und zu guter Letzt gibt's noch Dub und Artverwandtes von Fresh Pop Records aus Frankreich. Mein Name ist Christian Grasse und los geht's mit MWD und Slow Surfer vom Buda Beats Netlabel aus Ungarn. Viel Spaß! Slow Surfer von MWD aus Csiget, Ungarn. Hinter MWD steht ein Kollege sozusagen, denn er ist DJ beim Radio Me aus Csiget. Dort legt er regelmäßig Musik auf und präsentiert diese on air. Am liebsten widmet er sich New Jazz, Broken Beats und Downtempo. Amazing Rhythm and Jazz Inspirations, Cool Stuff for New Jazz Lovers. Das kann man auf der Seite seines Labels Buddha Beats lesen. Sein Album Singing Forest ist die 7. Veröffentlichung des ungarischen Netlabels. Und ja, nun hören wir eine eher aktuelle Release aus dem Hause Buddha Beats, beziehungsweise sogar die aktuellste. Und die stammt von dem Niederländer Crookram. Wir hören Sun von seiner Through Windows LP. Thank you. Ungarn. Byte FM. Program mit Biggles von seiner ersten Veröffentlichung bei dem ungarischen Netlabel Buda Beats. 1976 heißt die EP. 5 Stücke sind drauf. Eines davon das eher funkige Biggles, das wir eben hörten. Davor hörten wir ein aktuelles Stück des Niederländers Sun. Beide Tracks und beide Alben, beziehungsweise in einem Fall eine EP, findet ihr frei im Netz unter budabeats.com. Eben, wie gesagt, hörten wir ein Stück mit dem Namen Sun, und Sonne gehört natürlich auch zum Sommer. Und ein guter Sommer macht in der Regel ja glücklich, und genau das meinen auch Elonious Funk aus Kanada. Das Jazz- und Breakbeat-Projekt hat nämlich den passenden Track dazu, Summer Happy. Elonious Funk aus British Columbia, Kanada, erschien bei dem bulgarischen Netlabel Dusted Wax Kingdom. Und der Twitter-Account des Netlabels gibt etwas Aufschluss zur Musik, die dort erscheint. Dort steht nämlich, Dusted Wax Kingdom is your favorite Netlabel, providing strictly downtempo, trip-hop, lo-fi, blunted beats. Are you ready to chill? Fragen die Jungs und Mädels von Dusted Wax Kingdom. Am besten erklärt diese Selbstbeschreibung der folgende Track, denn der ist nicht nur chillig, sondern passt auch zu den eben genannten oder erwähnten Genres. Ego Trippin' von den Lo-Fi Scientists. like acorn form, and from that form I grew my strength, and with that strength I carried on. I grew my limbs so I could crush, build a mind no one could trust, seize a soul that I control, and made a path that I patrol. A brain that's able to inflict a pain to gain the workmanship. With gilded eyes I see through lies, and neurons working to despise. A heart that pumps inside of me, the core of my anatomy is tainted black and cuts no slack, and takes me where I wanna be. My labyrinth of lotteries are reinforced to hold their course, and deep inside my cautious thought, the darkness falls and starts to rot. My veins are chains that flow through me. My laser bone technology's no longer just a fantasy, as real as day and plain to see. I fear no man, only myself. I see myself in days to come, the one, the true identity, the one to tear humanity. A gifted curse is what I bear. Excuse me if I seem to stare, but I love your golden flowing locks. They look nice inside my puzzle box. Resists attack, reflected extra time. Then maybe 1 second flat, pausing in my puzzlement. The cause of this whole utterance is utterly confounding. Resounding shouts, my senses left my flesh, temple pounding. Methinks resisting logic's pistons I'm assisting, but it's facts that hold me back. What the fuck is that? I scratch my overswelling belly, ready, really. People staring at me, they don't truly see me steady. I'm vibrating, twitching, twisting, tearing at my eyes in case I missed it, lost it. It can't be real, I insisted. Practically, oddity, actually. Gradually, prodded it tactfully. Staring at the sun already causes harm, I told myself emphatically. I can feel the reality dripping out my ears. It falls into the floor, forming interlocking gears. Liquid machinery, electronic machinery. Graphics so damn good, I catch myself admiring these dimensions. Greenery, you see me. Staring at my navel, contemplating, eradicating MCs invading stationary nations. Stagnant, transformed to amazing. What the hell am I saying? Color me confused, my vision's double glazing at this moment in time. Everything's fucking phasing me. Classical music composed by automations, robot writers blowing fuses for human amusement. Chrome plated devastation, to feed reality to me, please. I can't filter these fractional actions, my eyes. Puzzlebox war das von Eaters aus Schottland. Dahinter steckt ein vierköpfiges Hip-Hop-Projekt. Sie selbst sehen sich aber nicht begrenzt durch diese Genre, denn auf den Seiten ihres Labels Black Lantern Music steht folgender Satz: The foundation is hip-hop, but we push it and pull it and kick it into different directions every time we start on a new project. Das, wie gesagt, kann man auf der Webseite ihres Labels lesen. Erschienen ist ihre Bite Marks EP bei Black Lantern Music und deren Basis ist ebenfalls der Hip-Hop. Man findet aber auch experimentelle Musik, die diverse Einflüsse aus der Welt der Elektronik bietet. Düsterer Dubstep, beziehungsweise in dem folgenden Stück Tweaked Out Breaky Dubstep, denn so beschreibt das Label die Musik. Wir hören More Famous oder More Famous mit No More Funny Business von ihrer The Urge Mode EP. Business. inside his skull. All hell broken loose. Thank you. No Name Dub nennt sich der Argentinier Adrian Maurin. Seinen Track Dubolution steuerte er der Compilation Dub Tentacles Volume 2 bei. Die wiederum erschien bei dem französischen Netlabel Fresh Pope Records. Genau zu diesem Label kehren wir gleich nochmal zurück. Erstmal geht's aber nach Sachsen zu Phonocake und Jatari, denn wir hören nun Disrupt, ein Künstler, der sich in Dub und Reggae verliebte und nur einen Laptop zur Hand hatte. Der Rest ist Geschichte und kann als Digital Laptop Reggae bezeichnet werden. Wir hören Disrupt mit Don't Talk, Shoot. Disrupt mit Don't Talk, Shoot von seiner Debüt-Release A Fistful of Dub erschien es das Ganze bereits 2004 bei dem Dresdner Netlabel Phonocake. Spätere Alben erschienen beim selbst gegründeten Netlabel Jatari. Eine der vielen Releases dort stammt von Bo Marley. Hier die Net 7-Inch Bauhelm. Bei Jatari gibt's nämlich Net EPs, Net Singles, aber auch richtige Alben auf Vinyl und Musikkassette. Aber wie gesagt, hier jetzt die Net 7-Inch Bauhelm von Bo Marley. Gewinne, gewinne, gewinne, gewinne! Der Herr der Lüfte betreibt seinen Gemüt. Oh, du

Eben hatte ich ja schon erwähnt, dass wir nochmal zu Fresh Pope Records zurückkehren und mit dem Track eben taten wir das auch. Pirate Dub aus Paris war das zu finden auf der Octopus 2 Compilation. Mittlerweile gibt's 3 Ausgaben davon, die erscheinen immer im Januar. Eine 4. ist ebenfalls geplant für 2011. Bei Fresh Pope Records gibt's ja vornehmlich Dub. Hin und wieder springt der Funke aber auch zu anderen Stilen über. IDM und Drum and Bass zum Beispiel. Der folgende Künstler steht irgendwo dazwischen. Soundamantium nennt er sich. Wir hören Airborne von seinem Darklighter-Album aus dem Jahr 2009. Airborne von Soundamantium aus Frankreich. Aus dem gleichen Land kommt auch das Label, das die Musik des Künstlers frei im Netz anbietet, Fresh Pope Records. Links dorthin findet ihr bei uns im Netz unter byte.fm/magazin. Da ist übrigens auch die komplette Playlist dieser Sendung samt Download-Links aufgeführt. Ein Song gibt's noch, der stammt ebenfalls von Fresh Pope Records, You Stone mit Dark Side of My Soul. Und mit diesem Track verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Christian Grasse. Tschüss. Unleash the dark side. Bye.